tragen dieses Ey, wie war das so im Knast? Digga, super geil, ich hab 3 Jahre so verpasst. Was ne Frage, du Spaß, das ist gar nicht so krass. Ich mache, was man auf der Straße halt so macht. Was los bei Alex? Wann kommt dein Album? Wieder Untersuchungshaft, liest du keine Zeitung? Mein Album kommt dann, wenn es fertig ist. Bist du schwer vom Begriff, bitte nerv mich nicht. Digga, check meine Parts oder leck mich am Arsch. Ghetto Silvester, direkt in die Charts. Rechnungen bezahlt, momentan läuft es gut. Bald wieder Urlaub, ich spar für den Flug. Elbe und Flut, ein paar Dinge passieren. Digga, heute Millionär, morgen Klinge kassieren. Folgt der Stimme in mir, muss es immer riskieren. Baby übertalentiert, sie wollen Kinder von mir. Inhaliere ein paar Züge und das Bier ist eisgekühlt. Ich bin jeden Tag besoffen, weil ich liebe das Gefühl. Rapper kommen, Rapper gehen, 187 bleibt stabil. Einfach weiter geradeaus, wir hatten nie ein Ziel. Immer wieder sonntags, blitzende Felge. CL500, da gibt's nichts zu haten. Frisch von der Elbe, Vakuum verpackt. 1 Kilo in der Woche, bleibt die Frage, ob du's schaffst. Ein Schluck auf die Straße, bald sehen wir uns wieder. Für Musti, für Faruk und noch ein paar Brüder. Der Sommer kann kommen, es wird heiß dieses Jahr. Guck, wie ich Krokos und Haifische trag. Viper in Deckels, sie machen mich verrückt. Die Backen sind am Schwabbeln, ey, da wackelt alles mit. Im Englischunterricht hieß es immer 6 Sätzen. Und heute bin ich Rapper, how horny is that then? Ah!